Die Ästhetisierung macht nicht einmal vor bewusstseinsverändernden Substanzen Halt. Seit Marihuana in einigen Bundesstaaten der USA legalisiert ist, treibt der Handel seltsame Blüten. Zahllose Sorten wie Pineapple Express oder Gorilla Glue helfen in jeder Lebenslage. Beispielsweise um gut zu schlafen oder sei es nur, damit die Musik besser klingt. Laut einem Anbieter macht Pineapple Express euphorisch, während Gorilla Glue derart entspannt, dass man sich wie ein 3-Zentner schwerer Menschenaffe fühlt, der an der Couch festklebt. Wenn die Genüsse für sich genommen nicht ausgefallen genug sind, hilft die Gastronomie mit schmückenden Beinamen wie Beelitzer Spargel, Tetloher Rübchen und Müritzer Weidelamm nach. Sie signalisieren, dass die Gerichte lokal und wertig sind, kredenzt nicht etwa mit einer profanen Soße, sondern mit einer Reduktion aus Sherry und Madeira. Natürlich würde niemand auf die Idee kommen, danach Kompott von Neuseeländer Apfel als Nachtisch anzubieten. Geradezu aberwitzig ist die Adelung von ehemaligem Arme-Leute-Essen durch englische Label wie Kale und Porridge. Man könnte auch von Grünkohl und Haferschleim reden, das schmeckt dann aber nicht so gut. Noch kapriziöser ist der Trend, in einigen Hipster-Cafés Speisen durch ausgefallene Dekoration aufzuwerten, also das Müsli im Einmachglas und das Omelett auf dem Kehrblech zu servieren. Am bizarrsten aber sind Longdrinks, die mit Eiswürfeln aus dem Packeis von Grönland angeboten werden, das durch die hohe Dichte langsamer schmilzt. Beim Date an der Bar kann man dann beobachten, wie sich der Dreck der Jahrtausende ganz langsam aus dem Eis herauslöst, etwa Flocken vom Wollnashorn. Doch wie konnte es so weit kommen?